Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 904, an Schiller. Hier überschicke ich meine Lieder mit Bitte, das Einzelne und Ganze zu beherzigen, auch dem Fünften eine Überschrift zu geben. Heute Abend seh ich sie ja wohl bei mir, Weimar, den 15. Juni 1803. Geh!